Neben der ausgebrannten Höhle des Gefühls in der Seele des Jesuiten, das zuvor seiner Heimat, seinem Volk und Vaterland galt, ist eine zweite leere Stätte, an der seine heiligsten Kindheitsgefühle, seine Anhänglichkeit an Eltern, Geschwister und Jugendfreunde flammten. Der Orden kennt die Gefahren, die ihm aus dem Erhaltenbleiben der geringsten Gefühlsreste einmal erwachsen können, sowohl wirtschaftlich, wenn es sich darum handelt, ein dem Novizen zukommendes Erbgut für den Orden zu sichern, als auch durch Erschwerung eines nie wankenden blinden Gehorsams gegenüber dem Oberen und einer gleichmäßigen, einförmigen Leichenkühle gegen alle Menschen, die der Jesuit allgemeine Menschenliebe zu nennen beliebt. Soll die Maschine gleichmäßig für den Orden arbeiten, so gilt die Ausrottung des letzten Restes dieser Gefühle. Der Knabe hat dies beim Eintritt geschworen und er darf im Orden von seinen Eltern nur noch als von Gestorbenen reden. Zum Beispiel, ich habe eine Mutter gehabt. Niemals, ich habe eine Mutter. Er darf die Angehörigen nie wieder sehen, es sei denn, dass dies um eine Erbschaft und so weiter willen vom Oberen befohlen wird und dann nur unter Aufsicht eines anderen Jesuiten. Ja, er hört sogar, wenn er zu lebhaft im Gefühlsleben ist, um leicht gleichgültig sein zu können, dass es verdienstvoll ist, die Angehörigen zu hassen. Eine solch Unnatur wäre natürlich nicht leicht zu erreichen, wenn in dem Novizen nur bei Aufnahme diese zwei Gefühlssphären ausgehöhlt und zu einem Krater ausgebrannt würden. Es bestünde sicher die Gefahr, dass im Grunde dieses Kraters das Gefühlsleben wieder neu hervorquellen könnte. Da sind denn die 30 Tage Exerzitien von höchster Bedeutung. Hier wurde ihm ein scharf umrissenes Liebesgefühl und ein ebenso scharf umgrenztes fanatisches Hassgefühl in die Seele gehämmert. Und mit jedem Jahr saugen die Halluzinationen in dem induziert irren Knaben Liebe und Hass restloser auf. Seine fanatische Liebesbegeisterung für den König, dessen Krieger er mit allen halluzinatorischen Einzelheiten wurde, sein fanatischer Hass gegen das Feindheer des Teufels, gegen die Ketzer, brennen in dem sonst so gleichgültig gewordenen Kranken. Und daneben saugt die sinnlich gefärbte Liebe zur unbefleckten Jungfrau Maria all seine Mutterliebe und Weibesliebe auf, die letztere, ehe sie noch in dem Knaben erwachen konnte. Ja, die gefährliche Anhänglichkeit an seine Mutter wird durch die breite, ausdrückliche Betonung der unbefleckten Empfängnis in den Bildern der Exerzitien und durch geeignete Hinweise der Exerzitienmeister rasch zur Weibesverachtung. Wenn er erst seine Mutter verachten lernte, so ist er vor Liebe und Achtung zum Weibe sicher gehütet. Später helfen ihm dann die schauerlichen Morallehren, die die Jesuiten für die katholische Geistlichkeit aufstellen und die er ganze Jahre hindurch eingehend studieren muss, ihm mit Abscheu vor dem Weibe und dem Paarungswillen so voll zu tränken, dass er auch dem göttlichen Willen zur Arterhaltung gegenüber Leichnam bleibt. Je sinnenstärker der junge Novize ist, umso stärker muss auch der Ekel sein und umso sinnlicher sein Marien- und Jesuskult. Die schwülstige, krankhafte Sinnlichkeit, die besonders die Jesuiten südlicher Völker dieser Verehrung vorschrieben, ist nicht allein ein Werk des Jesuitenordens. Die römische Kirche selbst ist bloßgestellt durch die Tatsache, dass sie in langen, schwülstigen Ergüssen jene Hautteilchen von Jesus und Maria gefeiert hat, die im Zusammenhang mit den äußeren Fortpflanzungsorganen stehen. Bei einer krankhaft gesteigerten, dabei aber zur Enthaltsamkeit verurteilten Sinnlichkeit wurden sie um dessen Willen einer so begeisterten Beachtung und Verehrung wert. Die Gegner der Jesuiten haben ihnen ganz besonders ihre Aufmerksamkeit gewidmet und die widerlichen Ergüsse von Jesuiten über diese Dinge wörtlich wiedergegeben. Wir können der Sache nicht eine so große Bedeutung beimessen und verschonen die Leser von diesen armseligen Fantasien. In dem Jesuitenorden, der durch die Exerzitien immer wieder zu einer sinnlichen Art des religiösen Erlebens drängt, finden wir krankhafte und verkommene Art religiöser Begeisterung noch mehr als anderwärts. Bei der ausschließlichen Richtung von Hass und Liebe im Sinne der Halluzinationen hilft dem Knaben das Ahnen seiner Seele, dass es wichtig und vorbereitend zur Selbstschöpfung der Vollkommenheit ist, wenn das Gefühl im Menschen nach göttlichem Willen gerichtet wird. Aber seine gottferne Glaubenswelt, die ihn in andersgläubigen Teufeln sehen lässt, und seine sinnliche Art der Gottliebe errichtet eine undurchdringliche Wand zwischen seinem Ich und dem Göttlichen. So führt ihn diese Art der Gefühlsrichtung keinen Schritt weiter, wohl aber schöpft er sich aus ihr für sein ganzes Leben das gute Gewissen zu seinem fanatischen Ketzerhass und allem verbrecherischen Tun gegen Andersgläubige, das sein Oberer ihm befiehlt. Dank seiner Exerzitien erschrickt er nicht mehr über diesen fanatischen Ketzerhass, der in allen Winkeln und Gängen der Leichenhalle Loyolas widerhallt. Sehr bald hört er in dem Unterrichte der Geschichte seines Ordens von der päpstlichen Kanonisationsbulle Urbans des VIII. Von 1623 für Ignatius von Loyola. Zitat: Die unaussprechliche Güte und Barmherzigkeit Gottes, welche in wunderbarem Ratschluss für jede Zeit passend sorgt, hat, als Luther das scheußliche Ungeheuer und die übrigen verabscheuungswerten Pestseuchen mit ihren gotteslästerlichen Zungen die alte Religion in den nördlichen Gegenden zu verderben und zu verwüsten strebten, den Geist des Ignatius von Loyola erweckt. Zitat Ende. Aus dem Imagio Primi Seculi Societas Jesu, Antwerpen 1640, hört er die Stelle, Zitat: Ziemt gegenüber dem Luther, dem Schandfleck Deutschlands, dem Schweine Epikurs, dem Verderben Europas, dem für den Erdkreis unheilvollen Ungeheuer, dem Auswurf Gottes und der Menschen eine Feier? Zitat Ende. Das ist starke Kost und würde den Novizen sicherlich abgestoßen haben, hätte er keine Exerzitien hinter sich. Aber nun kommen die Halluzinationen zu Hilfe. Hat er nicht nachts oder bei Tag im dunklen Zimmer alle die grauenvollen Scheusäler geschmeckt, gehört, gerochen, die als Heer um den Teufel sich scharen? Ja, hat er ihre faulenden Leiber in der Hölle nicht voll Widerwillen gesehen? Noch gellen ihm, dem induziert Irren, die gotteslästerlichen Flüche im Ohr. Wie sanft, fast zu matt, dünken ihm da die Worte des heiligen Vaters Urban und der Jesuitenbücher.